Kundgabe 6476. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.02.1956. Geistiger Niedergang durch Irrtum und Lüge. Wenn ihr Menschen es nur begreifen wolltet, dass Irrtum und Lüge den geistigen Niedergang der Menschen verschuldet, dass nur allein die Wahrheit zur Höhe führen kann. Ihr wisset es nicht, dass Irrtum und Lüge Fangnetze des Satans sind, in die ihr euch verstricken sollet, und dass er stets nur zu verhindern sucht, dass euch die Wahrheit zugeführt wird. Die reine Wahrheit ist ein lebenerweckender Trank, Unwahrheit dagegen ein Gifttrank, durch den ihr zu Tode kommt. Will ich euch das Leben geben, wie ich es euch verheißen habe, dann muss ich euch auch Wahrheit zuführen. Ich muss euch aufmerksam machen auf das Unheil, das euch droht durch Entgegennahme von Irrtum und Lüge, von Irrlehren, die der Wahrheit widersprechen. Und ich muss euch warnen vor der Gefahr, jenen irrigen Lehren zu verfallen. Nimmermehr könnet ihr Menschen gesunden an eurer Seele, wenn ihr ständig ihr den Gifttrank reichet, und immer elender wird daher ihr Zustand sein, was der Satan allein bezweckt, dass ihr euch nicht mehr erheben könnet, dass ihr zu schwach seid, aufwärts zu streben, und er euch sicher in der Tiefe behalten kann. Darum wird es immer meine Sorge sein, euch den Lebenstrank zu reichen, euch die Wahrheit zu vermitteln, die, weil sie in mir ihren Ausgang hat, auch stets voller Kraft auf euch einwirken wird und euch zur Höhe zieht. Die Menschen erkennen nicht die Gefahr und suchen daher auch nicht, sich frei zu machen von irrigem Gedankengut, von Lehren, die der Wahrheit aus mir widersprechen. Sie schlürfen immer gieriger den Gifttrank, weil sie ihres unvollkommenen Zustandes wegen daran eher Gefallen finden, als an dem lebensspendenden Trank der reinen Wahrheit. Solange aber ihr Denken noch irrig ist, sind sie auch nicht fähig, die Wohltat des Lichtes zu empfinden. Solange sie sich noch ein falsches Bild machen, so wie es ihnen mein Gegner hinstellt, können sie mich noch nicht recht erkennen. Denn sowohl meine Liebe als auch meine Weisheit und Allmacht wird jedem Menschen zweifelhaft erscheinen, der nicht in der Wahrheit steht. Solange die Menschen nicht in der Wahrheit wandeln, werden sie auf Widersprüche stoßen, während die reine Wahrheit jeglichen Widerspruch ausschließt. Selten nur ist Übereinstimmung im Denken der Menschen, und die vielerlei Meinungen schon sollten euch Beweis sein, dass ihr der Wahrheit noch sehr fern steht. Denn in der Wahrheit treffen sich alle Ansichten und überzeugt halten die Menschen nun an der Wahrheit fest. Es ist kein Frieden, keine Harmonie, keine Klarheit mehr unter den Menschen. Eines jeden Denken ist anders. Und überall hat mein Gegner seine Hand im Spiel, weil er das Denken der Menschen verwirrt. Und solange nicht der ernste Wunsch den Menschen beseelt, die alleinige Wahrheit zu erfahren, findet er auch guten Nährboden für seine Saat. Und nur der Wahrheit verlangende Mensch kann sich gegen seinen Einfluss, gegen seinen vergifteten Hauch schützen. Doch die meisten Menschen liebäugeln mit ihrem eigenen Gedankengut, mit dem Wissen, das sie entgegengenommen haben und nicht mehr hergeben wollen, das aber nicht immer der Quelle entstammet, die reine Wahrheit verbirgt. Und darum kann ihnen mein Gegner stets mehr Irrtum vermitteln, denn sie wehren sich nicht dagegen. Aber sie können auch nimmermehr zur Höhe schreiten, denn diese Höhe ist nur durch die Wahrheit zu erreichen, nimmermehr aber durch Irrtum, durch bewusste Unwahrheit. Ihr Menschen sollet aber um die Gefahr wissen, dass der Gegner euch unten behalten will und euch den Weg zur Höhe stets zu verdunkeln sucht. Ihr müsstet auch wissen, dass er noch sehr viel Einfluss auf euch hat, solange ihr nicht durch enge Bindung mit mir und ernstes Wahrheitsverlangen ihm diesen Einfluss verwehrt. Ihr selbst könntet euch wehren gegen ihn, aber ihr müsstet es auch wollen. Ihr müsstet nichts anderes als reine Wahrheit begehren und euch in diesem Verlangen an mich wenden, dass ich euch schütze vor Irrtum, vor irrigem Denken, vor dem Einwirken meines Gegners. Und dieses ernste Verlangen ist euer sicherster Schutz. Es ist die Gewähr dafür, dass euch die Wahrheit zugeleitet wird und dass ihr nun lichtvollst erkennet, was zu dieser Wahrheit aus mir im Widerspruch steht. Denn so ihr die Wahrheit begehret, begehret ihr mich, und ich werde wahrlich nicht mich euch versagen, weil ich euch das Leben geben will, nicht aber den Tod. Und weil das Leben nur durch die Wahrheit gewonnen werden kann. Amen.